Willkommen in dieser zweiten Stunde zum Soundcheck. Weiter geht's mit Amy in Music. Am Mikrofon ist nach wie vor Thomas Elbern. Wieder Brian Eno, der die zweite Stunde hier einläutet. Das war das Stück Tall Code von seiner Platte Ambient 4 on Land, auf der er eine Art Ambient-Stereoanlage beschreibt. Zwei Lautsprecher, einer links, einer rechts, und einer befindet sich hinter dem Kopf, und überall klingt es räumlich. Ein Aspekt, den heute Musikproduzenten, aber auch Boxenhersteller schon längst mit eingeplant haben. Subwoofer, Dolby Surround, Stereo-Basisverbreiter, das sind alles Begriffe, die heute wesentlich bekannter sind. Da wird mit solchen Effekten auch gerne gespielt. Weiter geht es mit Coil. Thank you. Das kann man ohne weiteres als düsteren Ambient bezeichnen. Das war die englische Formation Coil, die schon einige Erfahrungen auf diesem etwas düsteren Gebiet haben. Von ihrer CD Love's Secret Domain, das Stück Dark River. Ich bleibe direkt mal bei etwas düsteren Klängen, Dark Ambient. Düstere Aspekte fließen mit ein, jenseits von esoterischer Schönfärberei. Passend dazu das folgende Stück von Biosphere, das nicht umsonst im Darkroom Mix präsentiert wird. Weniger ist oft mehr, wie der folgende Titel oder den Titel, den wir gerade gehört haben, zeigt. Novelty Waves war das von der Formation Biosphere. Weiter geht's mit einem Künstler aus Belgien mit dem Namen Locust, der schon durch sehr extreme Klangexperimente auf sich aufmerksam machte und auch live nicht gerade mit extremen Klängen geizt, muss man wirklich sagen. Er steht vor dem Mischpult und mischt alles zusammen, was irgendwie zusammen mischbar ist, und herauskommt eine Art von Musik, die man auch schon fast nicht mehr als Ambient bezeichnen kann, weil man dieser Musik einfach zuhören muss, weil sie einfach so extrem ist. Aber dennoch, dieser Klangkünstler verdient auf jeden Fall in dieser Sendung, in diesem Rahmen auf jeden Fall vorgestellt zu werden. Locust, Truth is Born of Arguments.

atmosphärisches Zappeln mit der Formation Sect und dem Stück Season 5 zu finden auf dem Sampler Organism One. Wieder zurück zu The Orb. The Orb besteht in erster Linie aus Alex Patterson, der wiederum in den ersten Zeiten mit Jimmy Corti zusammenarbeitet von KLF. Das soll nicht so weit interessieren, aber der Song, den sie in ihren ersten Zügen mehr oder weniger kreiert haben, der brachte auch, wie gesagt, bei anderen Bands und bei anderen Formationen auch eine Menge Bewegung ins Rollen. Hier ist The Orb. Von einem Sampler Ambient Groove, das war Yoga mit dem Stück Fancy. Hinter Yoga steckt Ken Ishii, der mittlerweile durch seine eigenen Veröffentlichungen und unter seinem eigenen Namen ziemliches Aufsehen erregt. Auch aus Japan DJ Crush, eher so im Hip-Hop-Bereich tätig, aber er hat auch so verschiedene Aspekte in seiner Musik drin, die sehr an verschiedene Aspekte des Ambient erinnern. Third Eye, DJ Crush. Thank you. DJ Crush mit Third Eye und im Hintergrund Dave Angel mit Arabian Nights. Und das ist ja schon fast das Ende dieser Ausgabe des Soundchecks. Hier ging es um Ambient, Wellenrauschen, Sphärengesänge, wer weiß das so genau. Am Mikrofon war Thomas Elbern und sag tschüss. My teacher taught me a song. Would you like to hear it? We'll be right back.